Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Musik von dem britischen Sänger, Gitarristen und Komponisten Terry Reid. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Thank you. 1973 erschien dieser Terry Reid-Song auf seinem dritten Album River. Avenue heißt der Song. Conrad Isidor spielte Schlagzeug, Bass. Der langjährige Mitstreiter Terry Reid, Lee Miles, früher unter anderem bei Ike, Tina Turner und David Lindley. 5 der 7 Songs der LP River wurden in Kalifornien eingespielt, 2 Solonummern Reeds noch in London, vor seinem Umzug in die USA. Hier ist noch ein Song von dieser bemerkenswerten Platte River, Live Life. Come to the meeting. Open yourself tonight. I was walking the store the other day. Find some words of a card I'd send away. Find this man I've been easy trying to find a form of music that could tell the words the man could speak so well. Starts to say that his feelings always dwell upon the hearts of the creatures through the dells of the forest that keep that peace of mind that you can enter when you can. To give that peace of mind to men. Don't teach that in a way as the feelings of speaking as trees could sway. Just the rolling of traffic that's moving on by. And over the names that's hard to tell. When you're lost, the feeling dwells. Through a city I see those flowers. You know it's right with the sun. How your mind can rest so well. Through a city I see those flowers seeming to rise with the sun. Everybody seems rush for hours. Flowers don't show in every one. Das waren zwei weitere Eigenkompositionen von Terry Reid. Zunächst ein Song von seinem 73er-Album River, Live Life und danach Anyway, ein Song, der während der Sessions zum River-Album aufgenommen wurde, aber erst 2006 auf einer CD-Wiederveröffentlichung des Albums zugänglich wurde. Bereits 2002 hatte das kalifornische Label Water eine CD-Wiederveröffentlichung von River aufgelegt, damals noch ohne Bonustracks. 2006 erschien von Water Records, wie gesagt, wieder Veröffentlichung Nummer 2 mit insgesamt 2 bisher unveröffentlichten, aber mehr als hörenswerten Songs. Die LP River erschien ursprünglich 1973 und war Terry Reeds erste LP seit 1969. Irgendwann hatte sich Atlantic-Boss Ahmet Ertegun in die Streitigkeiten zwischen Terry Reed und seinem englischen Produzenten Mickey Most eingeschaltet. Most entließ Reed aus dem Vertrag und so erschien Terry Reeds River bei Atlantic Records. Die Aufnahmen zur LP erstreckten sich über einen längeren Zeitraum von etwa 2 Jahren, ist die Rede. 1976 erschien dann Terry Reeds viertes Album, wieder bei einem neuen Label. Seed of Memory heißt es, und 2 Songs daraus sind jetzt zu hören. Zuerst The Way You Walk und danach das Titelstück Seed of Memory. the shades of green that fall beneath this tree. So let the winds of change that rearrange the country, let it also sow a seed of memory. Das war das Titelstück von Terry Reeds 76er Album Seed of Memory. Auch der Track davor kam von dieser Platte, The Way You Walk heißt er. Produziert worden war diese LP von einem engen Freund Terry Reeds aus England, Graham Nash. Der wohnte bekanntlich auch schon längst in Kalifornien und hatte weltweit Riesenerfolg mit Crosby, Stills, Nash & Young. Wie zu hören war, steuerte Nash auch seine unnachahmlichen Gesangsharmonien zu dieser Terry Reed-Platte bei. Auf der LP Seed of Memory gab es auch ein Wiederhören mit Bassist Lee Miles und Multiinstrumentalist David Lindley. Kritiker, Fans und Musikerkollegen mochten auch dieses Terry Reed Album, aber es war plötzlich keiner mehr da, der sich um Promotion etc. kümmern konnte. ABC Records, die Plattenfirma, für die Terry Reid die Platte aufnahm, machte kurz nach Veröffentlichung der LP bankrott. Solch ein geschäftliches Pech in Zusammenhang mit Plattenfirmen erlebte Terry Reid nicht nur einmal. Als Soloalbum Nummer 5 nach weiteren 3 Jahren bei wieder einer anderen Plattenfirma erschien, hatte diese Firma gerade drastische Personaleinschnitte gemacht. Werbung für Terry Reids 79er Soloalbum gab es also wieder kaum. Rogue Wave heißt die Platte, hier ist das Titelstück und danach gibt's noch einen Song von diesem Album. Und das war dann auch die letzte Platte von Terry Reid, zumindest für die nächsten 12 Jahre. 2 Tracks von Rogue Wave. Same old days, I'm talking about the same old. There must be many times I hit a hand of dimes, and every phone I tried was broken down to the bottom line. That these are games of time, when on the street I look and I see you everywhere. Don't mean to say that I ain't gonna try now. That when I see it's in your eyes and it's true, well, you don't have to leave the floor when you can't deal with the feeling anymore. There must be many lines that make you laugh at times, when we're out running round here having fun, giving me a special sign. Pick up this call of mine, it's rung out 15 times and I'm staring into space. Don't mean to say that I ain't gonna try now. That when I see it's in your eyes, I know it's true. But who knows what feelings stand for sure? Except that I don't really wanna leave you anymore. Stand at being out here on my own anymore. Help me deal with this feeling and be sure. Terry Reid geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Die ersten beiden Songs dieser Trilogie erschienen Anfang 1979 auf Terry Reeds fünftem Album Rogue Wave. Die Ballade danach wurde 12 Jahre später veröffentlicht auf dem 6. Album von Terry Reid. Mit anderen Worten, in den 80er Jahren gab es von Terry Reid überhaupt keine neuen Platten. Aber er wirkte als Gast bei diversen Produktionen mit, trat auch ab und zu live auf und schrieb neue Songs. 1991 erschien dann Reid Album Nummer 6, The Driver. Die Ballade, die am Schluss dieser Terry Reid-Trilogie zu hören war, ist von dieser Platte. Wieder eine Eigenkomposition von Reid, Hand of Dimes heißt der Song. Leider ist zu berichten, dass außer dieser Ballade und einer ruppigen Rocknummer das Album The Driver eine herbe Enttäuschung ist. Nicht wegen der Songs, sondern wegen der scheußlichen Produktion, die damals schon abgestandene 80er-Jahre-Klangästhetik über die Nummern auskippte. Von Schädelspalter-Drum-Sounds aus der Steckdose bis hin zu säuselnden Keyboard-Sounds. Seit 1968 hat Terry Reid nur 8 Longplayer veröffentlicht, da schmerzt der fast Totalausfall eines Albums schon sehr. Vor 4 Jahren erschien dann das bisher letzte Album von Terry Reid. Ganz neu war die Musik damit damals allerdings auch nicht mehr. Das Live-Album wurde 1994 in einem kleinen Club im kalifornischen Solana Beach aufgenommen. Immerhin 4 neue Eigenkompositionen von Terry Reid sind auf dem Live-Album zu hören. Ein Song davon ist The Road We Chose. We'll be right back. it reasons to be hung. While back in Gibby City, Eddie makes sure that he's heard. Talk about children, talk about fame, talk about anything that'll cause you pain. There are many cities in his many little towns, but there's always some kid that'll go talk it around. We're talking about Slim and Tommy and Paul will do just what he wants to. Talking about Dave's got a story, just try to help. But everybody really gotta help themselves. Oh, down in Atlanta, you can do what you do. Black girl will tell you, she's ready to sit and do. And you can walk around with no shoes. And you can ask Mr. George, and then he will tell you too. Back on the West Coast, Ted and Jake's must have stayed. I tell you how the best thing that ever really happened was to get up a band and get together again. You've seen it before, you see it again. It's the point of no return and no win. It's a strange infraction between lovers and friends. Eddie makes sure that he's heard. You can talk about children, you can talk about your fame, talk about anything that'll cause you pain. While there's many cities and many little old towns, you know there's always some badass kid go talking around. Meanwhile, back on the West Coast, Ed and Dave must stay. No return or no end. But it's a strange infraction between lovers and friends. Is this the road we chose? I suppose so. Zwei Soundcheck-Stunden mit Musik von Terry Reid und Kollegen gehen so langsam zu Ende. Das war gerade ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1994. The Road We Chose heißt der Song, veröffentlicht erst 2004 auf dem Album Terry Reid Alive. Ebenfalls 2004 war ein Mitschnitt von Reeds Auftritt beim Isle of Wight Festival 1970 erschienen. Einen Song davon gab es in der ersten Soundcheck-Stunde. Terry Reid ist auch in den Jahren seit der Jahrtausendwende aktiv geblieben. Er tritt auch wieder, wenn auch sporadisch, in England auf. Und in Los Angeles hat oder hatte er im Club The Joint jeden Montag einen festen Termin, an dem er zur Jam-Session einlädt. Gesichtet wurden da zum Beispiel Keith Richards und Roddy Wachtel. Immer wieder ist Terry Reid auch zusammen mit Mick Taylor aufgetreten, nur leider habe ich bis heute von dieser Zusammenarbeit keine Tondokumente auftreiben können. Vielleicht besinnen sich die beiden ja noch und zelebrieren wenigstens ein gemeinsames Album. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Abschluss dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk jetzt noch ein Song von Terry Reeds zweiter LP. Terry Reid, anno 1969, mit vermutlich der definitiven Version des Reggae-Roy-Weiss-Klassikers Stay With Me Baby. Terry Reid. Yeah!